Zu Straßburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Was Alphorn hört, ich drüben wohl an Stimmen. Ins Vaterland musst ich an, das ging ja nicht an. Ein Stund in der Nacht, sie haben mich gebracht, sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus. Ach Gott, sie fischte mich im Strome aus. Mit mir ist es aus, mit mir ist es aus. Frühmorgens um 10 Uhr stellt man mich vors Regiment. Ich soll da bitten um Pardon, um Pardon, und ich bekomm doch meinen Lohn, und ich bekomm doch meinen Lohn. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Oh.